Dann fragte er, im Bürgerbräukeller sagten sie, Kraft eigenen Rechts. Wie sind diese Worte zu verstehen? Ich antwortete, jedenfalls war das Gefühl vorhanden, die Versammlung könnte glauben, ich wäre ein physischer Gefolgsmann Hitlers. Ich wollte sagen, ich handle nicht auf Hitlers Befehl, sondern aus eigener Kraft. Damit wollte ich ausdrücken, dass ich in der völkischen Not freiwillig durch keine Gelübde irgendwelcher Art gebunden und aus eigener Überzeugung gehandelt habe, wie es stets meinem Handeln eigentümlich war und ist. Der Wert und die Zuverlässigkeit meines Handelns gegenüber anderen mithandelnden Deutschen wurde dadurch größer, nicht kleiner. Ja, es herrschte Stille im Saal. Umso mehr erhob sich der Lärm in der Presse, genauso wie ich erwartet hatte. Zentrum und Bayerische Volkspartei riefen ihre Schäflein zusammen und ließen Entschließungen fassen, durch die ihre völlige Schuldlosigkeit auch die ihres Oberhauptes dem deutschen Volke vor Augen geführt und ich beschuldigt wurde, den Kulturkampf heraufbeschworen zu haben. Von den Kanzeln wurde gegen mich gepredigt, obschon ich sogar von den Segnungen der protestantischen und katholischen Religion gesprochen habe. Bald wurde von den römischen Kirchenbeamten verbreitet, ich hätte mit Vorliebe Regimenter mit katholischem Ersatz an den gefahrvollsten Stellen der Kampffront eingesetzt, um die Katholiken besonders verbluten zu lassen. Lüge und Niedertracht kannten keine Grenzen. Ich hatte mit meiner Rede tatsächlich in das Schwarze getroffen. Ich war der anerkannte Feind Roms geworden. Das empfand ich als Ehre, wie ich Gleiches heute empfinde. Natürlich beeilten sich auch die Vertreter nicht-römischer Parteien, die Deutschnationale Volkspartei an der Spitze, Rom in Schutz zu nehmen. Ihre Führer wandten sich in öffentlicher Erklärung gegen mich. Der Sozialdemokrat und preußische Minister Otto Braun sandte am 5.3. dem Nuntius Pacelli nachstehendes, geschichtlich denkwürdige Schreiben. Die von dem General der Infanterie A.D. Ludendorff in seiner Verteidigungsrede vor dem Volksgericht in München gegen seine Heiligkeit den Papst gerichteten Ausführungen geben mir Veranlassung, Eurer Exzellenz zum Ausdruck zu bringen, wie lebhaft die preußische Regierung die Ausfälle des Generals gegen seine Heiligkeit bedauert. Sie bedauert sie umso mehr, als sie sich bewusst ist, wie unbegründet die Angriffe sind und welch warmen Dank Preußen dem Heiligen Stuhl für seine Bemühungen um den Frieden und die Wohlfahrt des preußischen Volkes während und nach dem Kriege schuldet. Wenn es sich nun auch bei dem General Ludendorff um eine reine Privatperson handelt, die als Angeklagter geneigt ist, alles vorzubringen, was seiner Ansicht nach für ihn von Nutzen sein könnte, so hielt sich die preußische Regierung bei den ausgezeichneten Beziehungen, deren sie sich mit dem Heiligen Stuhle erfreuen kann, gleichwohl für verpflichtet, dieses Bedauern über das Vorgehen Ludendorffs auszusprechen. Eurer Exzellenz wäre ich besonders dankbar, wenn Sie seiner Heiligkeit die Auffassung der preußischen Regierung zu übermitteln die Güte hätten. Genehmigt Eurer Exzellenz die Versicherung einer ausgezeichneten Hochachtung, mit der zu verbleiben ich die Ehre habe, Ihr sehr ergebener Braun. Diese Stellungnahme der Parteien konnte ich wohl verstehen, hatte ich doch schon erkannt, dass die überstaatlichen Mächte sie leiteten. Befremdlicher war es mir schon, dass mir von Freunden außerhalb des Gerichtssaals vorgeworfen wurde, ich hätte ja nun auch Rom angegriffen, man müsse doch taktisch sein und dürfe nicht alle Feinde auf einmal angreifen. Solch Ausspruch zeigt ein Verkennen geschichtlicher Geschehnisse. Nicht ich habe Rom neben dem Juden angegriffen, sondern Juda und Rom befinden sich seit über 1000 Jahren im Angriff gegen unser deutsches Volkstum. Wir Deutschen sind nur gezwungen, sie abzuwehren. Wenden wir uns nur gegen den einen Gegner, so dringt der andere umso mehr vor. Es bleibt uns als Angegriffene nichts anderes übrig, als beide Feinde zur gleichen Zeit abzuwehren, allerdings mit Waffen, die richtig gewählt sind. Später wurde sogar die Lüge erfunden, ich hätte Adolf Hitler versprochen, die religiöse Frage in meinen Ausführungen nicht anzuschneiden. Das ist unwahr. Ich habe Adolf Hitler nie eine Zusicherung gegeben. Er hat mich auch nie darum gebeten. Ich hatte auch nicht die Religion angegriffen, sondern meinem damaligen Denken entsprechend mich auch nur gegen den Missbrauch der Religion zu politischen Zwecken gewandt. Es war selbstverständlich gewesen, dass jeder der Angeklagten die Beweggründe, die ihm bei Eintritt in das Unternehmen geleitet hatten, angab. Hatten mich dorthin auch die Missstände geführt, die der Jude, der Marxismus und der Kommunismus herbeigeführt hatten, hatte mich auch die Not des Volkes hierzu bewogen, so lag doch schließlich der letzte Anstoß für mich in dem Erkennen der römischen Gefahr, die im Oktober 1923 so stark hervortrat. Ich musste diese Gefahr betonen, die sonstigen Beweggründe konnte ich streifen. Sie lagen klar auf der Hand und wurden auch von den Mitangeklagten ausführlich behandelt. Das, was ich sagte, sagte ich allein auf meine Verantwortung. Mich traf ja auch später der ganze römische Hass jahrelang allein. Ich hatte auch in meiner Rede auf die deutschlandabträglichen Äußerungen des Kardinals Faulhaber hingewiesen, die er auf seiner Amerikareise während des Fuchs-Machhaus-Prozesses im Sommer 1923 nach Pressemeldungen getan hatte und besonders hervorgehoben, dass er die Versenkung der Lusitania, die der feindliche Admiral Sims als zu Recht Erfolg bestätigte, seinerseits als völkerrechtswidrig bezeichnet und auch über die Schuld am Kriege nicht so gesprochen haben sollte, wie es wohl die überwiegende Mehrheit des deutschen Volkes als Wahrheit ansieht. Ich weise auf meine bezügliche Stelle der Rede hin. Der Kardinal sandte einen Brief an das Gericht, der meine Angaben berichtigen sollte. Das Gericht machte sich auch seine Ausführungen zu eigen. Darauf machte ich eine schriftliche Gegeneingabe, in der ich die Grundlagen zeigte, die mich zu meinen Ausführungen berechtigten. Da auch dieser Zwischenfall eine geschichtliche Bedeutung hat, so habe ich das Schreiben des Kardinals Faulhaber sowie meine Entgegnung als besondere Anlage beigefügt. Eine Rolle spielte auch in dem Prozess meine Abhandlung über die völkische Bewegung, die ich zuvor wiedergegeben habe. Mir wurde vorgeworfen, ich hätte in ihr von völkischer Diktatur gesprochen. Ich führte dagegen aus: Die deutsche Kampfgemeinschaft ist nicht der Zweck, um irgendeine Diktatur ins Leben zu rufen, sondern sie ist, wie ich sie auffasse, die Zusammenfassung aller Deutschen zur Erreichung des Höchsten, was wir haben, für die Gesundung, für wahre Volksgemeinschaft, für die Freiheit des Volkes, für die Ehre des Vaterlandes. Leider ist es noch nicht so weit, dass das ganze Volk in diese Kampfgemeinschaft aufgenommen werden kann. Auf diesem Wege siegt nötigenfalls, vor allem wenn man an außenpolitische Entwicklung denkt, die völkische Diktatur, errichtet nach den Wünschen des Volkes, die maßgebend sein werden, ohne dass dabei selbstverständlich gesagt ist, in welcher Weise die etwa nötige Diktatur eingerichtet wird. Den ganzen Monat März fuhr ich vor- und nachmittags in die Kriegsschule. Allmählich neigte der Prozess seinem Ende zu. Die Rechtsbeistände hielten ihre Ansprachen, jeder Angeklagte sprach noch ein Schlusswort. Ich führte in ihm wieder unter der größten Stille aller Anwesenden aus: